Kennen Sie diese Wörter? Wiederholen Sie sie nach dem Signal. Danach hören Sie die Erklärung. Der Sonnenschirm. Das ist ein Schirm, zum Beispiel für die Terrasse. Er schützt vor der Sonne. Der Liegestuhl. Ein Liegestuhl ist ein Stuhl zum Liegen oder Sitzen. Der Wintergarten. Das ist ein Raum mit vielen großen Fenstern und oft auch Pflanzen. Er ist direkt an ein Haus gebaut. Die Wiese. Eine Wiese ist ein großer Platz in der Natur. Dort gibt es viele kleine grüne Pflanzen. Der Teich. Ein Teich ist ein kleiner See. Die Seerose. Das ist eine zum Beispiel weiße oder rosa Blume im Teich.